Zu Hause. Hörspiel von Ingrid Lausund. Große Räume, hohe Decken, viele Fenster und die Lage einfach super. Zentral und ruhig, Blick ins Grüne. Altbauwohnung, das war ein echter Glücksgriff. Und verrückt viel Arbeit, bis die komplett saniert war. Kaputtes Klo und keine Küche, Wasserleitungen verkalkt und Tapetenschichten ohne Ende. Das war so verrückt viel Arbeit. Jedes Wochenende. Hat sich aber doch gelohnt. Ist traumhaft schön geworden. Ich bin so gerne in der Wohnung. Ich bin so gerne in der Küche. Ich bin so gerne in der Küche. Steinboden, ein Terrazzo und sehr alt, mit eingelegten Blumenmustern, so liebevoll gemacht, so schön. Und ich mag auch den weiß lackierten Küchenschrank so gerne. Ich sitze gern am Küchentisch, es riecht gut nach dem Basilikum, steht auf der Fensterbank. Da steht auch Thymian und Koriander, Schnittlauch, Petersilie, Rosmarin und Melisse, Minze. Wow, ich habe einen Kräutergarten und so ein erdverbundenes Gefühl dazu, das rührt mich richtig an. Der Küchentisch, die Küchenlampe macht ein wunderbares Licht, der Milchkrug aus Keramik, 4 rote Äpfel. Ich bin so gerne in der Küche. Ich bin so gerne in der Küche. Aber ich bin auch gerne im Wohnzimmer. Hohe, helle Kalksteinwände, fast nicht behandelt, ganz pur, sehr klar, sehr, mein Gott. Die Tapeten, bis die mal endlich, die hab ich so verflucht. Und besonders dieses Tapetendampfablöse-Scheißgerät, Scheiß-Drecksdings-Oberscheiß. Doch, sieht wirklich gut aus. Und so viel Raum und Luft und trotzdem so gemütlich. Das ist der Hammer, da steht ein echter englischer Kamin mit echtem Feuer und Kaminsims. Und vor dem Kamin eine schlonzig tolle Sofaecke. Das Sofa ist sogar mit Katze. Ich bin so gern vor dem Kamin. Ich bin so gern vor dem Kamin. Dem flammenknisternden, glutleuchtenden, lyrikverträumten Kamin. Der Hammer. Die andere Sofaecke gegenüber sehr schick. Mit Flachbildfernseher und Stereoanlage mag ich auch so gern. Den Esstisch, der auf der Estrade steht, 2 Stufen hoch, ein erhöhtes Steinplateau, visuell gerahmt durch die niedrigeren Deckenbalken. Fast klösterlich steht da der Esstisch. Gut, der Esstisch, muss ich sagen, der gilt noch nicht so ganz. Das ist so ein furniertes, uralt Provisorium, sehr umzugstauglich, aber der fliegt morgen raus. Denn morgen kommt der neue Esstisch. Nussbaum, elegant und unverwüstlich. Ist dieses Wohnzimmer nicht einfach traumhaft? Ja, ich bin so gern im Wohnzimmer. Und im Badezimmer. Handbemalte Bodenkacheln. Das sind Kacheln mehr als 100 Jahre alt. Die sind auch an der Wand. Oh, verrückt viel Arbeit, denn da waren aus den 70ern scheußlich braune Wer macht denn sowas? Draufgepappt, bis die mal endlich Wochenenden lang. Hat sich aber auch gelohnt. Extra große Badewanne, 3 hohe Fenster, sind natürlich keine Sichtschutzblödvorhänge dran. Bemalt und wie kunstvoll, mit Glasfarben, leuchten, die bricht sich das Licht in Rot, Gelb, Blau, schwebt durch den Raum. Ach, ich bin wirklich gerne im Badezimmer. Das Schlafzimmer ist, ich bin auch sehr gerne im Schlafzimmer. Ich bin auch sehr gerne im Schlafzimmer. Der einzige Raum, da bin ich schwach geworden. Im Schlafzimmer gibt's Tapete, sogar Rosen. Natürlich abstrahiert, nicht kitschig, doch super kitschig, großartig, Himmelbett mit Schleierzeug und Flitterkram und als wenn sich in dieser Wohnung alle Hauptpreise auf einmal versammelt hätten. Also Hammer, Hammer, Doppelhammer, noch ein Kamin. Hab ich ganz zufällig entdeckt, als ich die falsche Wand abgerissen habe. Gibt's doch gar nicht. Eben doch. Scheibe vor und fertig. Das war alles. Funktioniert. Ein Kamin in meinem Schlafzimmer, in dem ich auch so gerne bin, einschlafe bei Feuerlicht, aufwache mit freier Sicht auf die Morgendämmerung. Vor dem Fenster steht ein Baum. Manchmal gehe ich spontan aufs Gästeklo. Manchmal gehe ich spontan aufs Gästeklo. Einfach nur mal so, weil das Gästeklo so lustig ist. Dieser Hirschkopf an der Wand, wenn der unvermittelt diese Röhrgeräusche macht und mit den Ohren wackelt. Ich bin so gern im Gästeklo. Wie gut, dass ich kein Gast bin, dass ich hier wirklich wohne und morgen kommt der neue Esstisch. Ich fühle mich in der Wohnung so zu Hause und ich meine, er stört ja nicht. Ich bin auch gern im Arbeitszimmer, so eine Garagenästhetik. Betonbodenfarbe und Metallregale, drei große Baumarktplatten auf 6 Klappholzböcken, Aluminiumrollos. Und er ist ja nicht cholerisch oder unberechenbar, auch nicht schlampig oder ungepflegt. Und über diesem Baumarktplattenschreibtisch hängen Glühbirnen, eine ganze Reihe lang, quer durch den Raum. Er stellt seine Tasse in die Spülmaschine. Er kümmert sich wirklich sehr nett um die Katze und das Tolle ist, jede Glühbirne hat ein eigenes Kabel. Das heißt, die sind einzeln dimmbar, je nach Stimmung. Und ich meine, wir reden ja noch miteinander. Guten Morgen, hier ist Kaffee. Schau mal, da ist Post für dich. Kannst du das Auto aus der Werkstatt holen? Ich bin so gern im Arbeitszimmer. Das hat sich wirklich auch gelohnt. Ich bin so gern im Arbeitszimmer. Und wir sehen uns ja auch nicht so oft. Und wenn wir doch gleichzeitig zu Hause, also in der Wohnung sind, gibt es ein diskretes Rotationsprinzip. Bin ich vielleicht im Wohnzimmer, dann ist er eben in der Küche. Oder wenn ich dann in der Küche bin, geht er ins Bad. Und wenn er, sagen wir, vor dem Kamin sitzt mit der Katze auf dem Schoß und ich aber auch gern vor dem Kamin sein will, dann heize ich eben den im Schlafzimmer. Das ist ja eben gerade so toll, dass wir zwei Kamine haben, dass wir es gleichzeitig gemütlich haben können. Ich meine, wer hat das schon? In der Speisekammer bin ich auch ganz gern. Und es ist ja auch nicht so, dass wir uns ständig anschreien würden oder womöglich Weinflaschen an der Wand zerschmeißen. So ist das ja nicht. Das ist lange vorbei. Die Flecken sind längst überstrichen. Also. Große Blechdosen für Mehl und Zucker, Nudeln, Reis. Kleine Blechdosen für Grüntee, Schwarztee, Kräutertee. Und ganz kleine Blechdosen, also Döschen, super süß, für die Gewürzvorräte. Er hilft mir bei der Steuer, repariert mir den Computer. Und ich bin mir sicher, wenn ich einen Unfall hätte oder Herzinfarkt, würde er den Notarzt rufen. Und was in der Speisekammer auch noch praktisch ist, wenn man in der Speisekammer steht und aus Versehen auf einmal weint, hat man die Schokolade schon parat. Morgen kommt der neue Esstisch. Das kleine Zimmer haben wir damals leer gelassen. Nur ein heller Raum. Wir beide standen in der Mitte, Hand in Hand, verschwitzt, voll Farbe. Er sagte leise, fast geflüstert, für den Fall, dass etwas gerade überlegt, ob es sich wohl lohnt, ein Mensch zu werden, soll es wissen, hier gibt es zwei, die noch ein kleines Zimmer übrig haben und so viel Liebe, das reicht auf jeden Fall für drei. Nichts war in dem Zimmer. Bewegte Stille und ein Kuss. Jetzt steht ja sein Bett drin, was auch ganz sinnvoll ist. Ach, wie gut, dass wir das Zimmer übrig hatten. Morgen kommt der neue Esstisch. Wir sind total gescheitert. Es riecht so gut nach dem Basilikum. Total gescheitert. Tja, da gibt es nur noch eins zu tun. Ich muss gehen. Auf keinen Fall, ich denke nicht dran. Ich habe einen Kamin mit Sofaecke und mit Katze. Soll der doch gehen? Auf keinen Fall geht der, das weiß ich. Der hat ja auch Katze, Sofaecke und Kamin. Und außerdem hat er ja viel mehr bezahlt als ich. Nie im Leben geht der. Also ich. Ja, ich gehe noch heute Abend. Jetzt. Moment, ganz ruhig, sachlich, ohne Drama. Warum so überstürzt? Warum heute? Warum jetzt? Weil wir total gescheitert sind. Und weil Wochenende ist, da kann ich für ein paar Tage zu Annette und ich weiß, sie ist jetzt in ihrer Wohnung und hat morgen frei. Das wäre ganz günstig, um alles in Ruhe zu besprechen. Er liegt auf dem Sofa, ist vor dem Fernseher eingeschlafen, hat sich ein neues Hemd gekauft. Gute Farbe. So, eine Tasche reicht. Unterhosen, Socken, T-Shirt. Die Wohnung war ein Glücksgriff. Nur gute Überraschungen. Ich bin so gern in dieser Wohnung. Diese peinlichen Momente, wenn wir uns auf einmal doch im Flur begegnen und uns aneinander so vorbei verdrucksen. Hey, na? Alles klar? Mhm. geht doch so nicht weiter. Eine Hose, den Pullover, Bluse, ja, die Bluse auch. Das ist doch eine völlig überzogene Aktion. Wo kommt denn auf einmal dieses Drama her? Ich weiß es nicht. Es kam schleichend und am Ende tödlich. Was heißt denn tödlich? Was? Was heißt das denn? Dass es zum Tod führt. Nicht mehr lebendig ist. Im besten Falle statt lebendig höflich. Naja, gut. Aber Höflichkeit ist ja wohl nicht der schlechteste Umgang, den man so haben kann. Und es gibt ja auch schon noch Momente. Vor ein paar Tagen habe ich ihn gefragt, ob er mich vielleicht umarmen könnte. Da hat er das ja dann gemacht. Hat mir sogar kurz übers Haar gewischt. Ich nehme den dickeren Pullover, bei Annette ist nie gut geheizt. Wie das wohl wäre, wenn ich ihn jetzt wecken würde? Ganz sanft und sagen würde, komm, wir reden nochmal. Anders irgendwie, versuchen es nochmal. Wir sagen einfach, gut, so wie es bisher war, geht's nicht. Wir schmeißen alles weg und machen uns nochmal an die Arbeit. Komm, wir packen es nochmal anders an. Er würde sich vermutlich wegdrehen, das ist immer seine erste Reaktion. Ich gehe jetzt hin und knall ihm eine. Als Rettungsmaßnahme, zur Reanimierung, damit er einmal richtig wach wird, einmal wirklich überrascht ist. Das wäre interessant, wie er dann wohl reagieren würde. Ganz genau so, gar nicht. Wegdrehen, ganz egal, was ich versuchen würde. Es gibt ja auch nichts mehr zu bereden. Wir hätten eine weitere Gesprächskopie der anderen Gesprächskopien des Originalgespräches, das damals schon gescheitert ist. Gesichtscreme, Shampoo, Zahnpasta, Handtuch kriege ich bei Annette. Das ist doch überzogen, opernhaft, so ein Nacht- und Nebelabgang. Da muss ich doch selber drüber lachen. Na gut. Jetzt nehme ich als erstes mal ein heißes Bad und überleg mir ganz in Ruhe. Nein, ich gehe. Bodylotion, Duschgel. Vielleicht muss ich auch noch mehr das Positive sehen. Andere werden von ihrem Mann verprügelt, das würde der nie machen. Also es gibt ja schon noch so ein Grundniveau. Er schläft. Im Fernsehen läuft seine Lieblingssendung, Autopsie. So, Handy habe ich, Handy-Aufladegerät. Sonst noch was? Ja, bevor ich gehe, schmeiß ich noch den Fernseher aus dem Fenster, damit er irgendwas vermisst, wenn ich nicht mehr da bin. Der Gedanke ging nach hinten los, denn jetzt bin ich am Heulen. Ich mache mir erstmal einen Kräutertee. Nein, ich gehe, jetzt. Alles andere ist falsch. Feig und unerwachsen. Vielleicht ist es ja auch umgekehrt, dass dieser Abgang falsch und kindisch ist und außerdem von vorgestern aus einem Roman kopiert und eine fatale Überbewertung von Liebe und Seele und so weiter. Das ist doch, ich meine, so leben wir doch nicht mehr. Und das ist ja auch nur meine Interpretation, ganz subjektiv. Das muss man ja nicht so dramatisch sehen. Da kann man auch viel nebensächlicher mit umgehen. Und das weiß man doch, dass Liebe immer so mal mehr, mal weniger und auch mal gar nicht. Und auch wenn gar nicht, vielleicht mal länger dauert, lebenslang. Es wird sich nichts verändern. Ich muss gehen. Das weiß man ja doch überhaupt nicht. Kann sich immer was verändern. Vielleicht wird einer ganz schwer krank und das schweißt auf einmal irrsinnig zusammen und das ist keine vitale Perspektive. Geld, die Karten, Führerschein. Und? Wie soll's anders weitergehen? Vorübergehend bei Annette? Und dann ein Zimmer-Billigwohnung mit Kochnische und Duschecke. Mehr kann ich mir ja gar nicht leisten. Das bisschen Angesparte steckt ja alles hier drin. Und ob das dann eine vitale Perspektive ist? Ja, das ist es. Konsequent und endlich nicht mehr so verlogen. Na toll, 30 Quadratmeter Ehrlichkeit, 2 Kochplatten und ein verpisstes Treppenhaus. Ja, das ist vital, das ist das Leben. Na, da freut's mich drauf. Also verpisst muss es ja nicht sein. Und es gibt sehr schöne Ein-Zwei-Zimmer-Wohnungen. Die mache ich mir dann ganz schön schnucklig. Ich rühre keinen einzigen Scheiß-Eimer Farbe mehr an. Nie, nie mehr. Ich sehe mich schon an diesem Resopal-Tisch sitzen. Ja, aber Resopal kann richtig cool sein. Ach, tatsächlich? Ja, so ein Baucontainer-Style, so eine toll kaputte Wohnwagen-Ästhetik mit trashig bunten Lämpchenketten und mit Katzenbrust, also ganz verschärft. Das kann super aussehen und würde sich vielleicht frei und richtig anfühlen. Vielleicht sitzt an diesem Resopaltisch noch ein anderer. Einer, der sich nicht wegdreht, der sich zu mir dreht. Wir trinken Wein aus Aldi-Gläsern und auf dem Resopaltisch steht ein winzig kleiner, kitschiger Kamin aus Plastik, so ein Spielzeug zum An- und Ausknipsen. Er knipst ihn an. Das ist die eine Perspektive. Die andere ist, dass ich allein vor meinem Resopaltisch sitze, unter den trashig tollen Lämpchenketten und mir den Kamin selbst anknipse. Am besten wäre es, wenn ich hier noch so lange weiterwohne, bis ich jemanden kennenlerne, von dem ich denke, ja, der könnte es wert sein. Das könnte sich wirklich lohnen. Moment. Was heißt das denn? Also sozusagen weiter hier, also bis etwas Besseres in Sicht ist? Das hieße das... Boah, ich bin doch wirklich eine Sau. Das hat er nicht verdient. Und es wird nicht funktionieren. Also los, Tasche ist gepackt, ich sag's ihm jetzt. Er schläft. Sieht aus wie ein Toter. Das wäre das Einfachste. Dann würde ich in dem kleinen Zimmer, in dem jetzt sein Bett steht, würde ich so ein Memento Mori für ihn machen. Ganz schön, gar nicht trist. Wände, vielleicht grün, seine Lieblingsbüchereien und den Computer, der Anzug, der ihm so gut steht, ein paar schöne Urlaubsfotos. Vielleicht würde ich sogar extra einen kleinen Fernseher kaufen. Ich könnte das Tote begraben und das Lebendige behalten. So, das weiß ich also dann jetzt auch, was ich für ein Mensch bin, dass ich mir wünsche, der, den ich mal so sehr geliebt habe, dass der tot wäre. Nein, ich wünsche mir das ja nicht. Es wäre eben einfach. Natürlich traurig. Und ich würde ihn vermissen. Aber ich vermisse ihn auch so. Was ich mir wünsche, ist, dass er aufwacht und mich gern anguckt und sagt, du, ich habe was Schreckliches geträumt. Wir wohnten irgendwie in einem Eispalast. Du wolltest weg, hattest die Tasche schon gepackt, ganz furchtbar. Komm mal hier ganz nah zu mir, dass ich weiß, dass du da bist und nicht weggehst. Und ich würde sagen, spinnst du? Wieso sollte ich denn weggehen? Ich weiß doch, du hast Forellen eingekauft, deswegen habe ich dich geweckt. Du träumst ein Zeug. Los, aufstehen, ab in die Küche. Ich habe Hunger. Wir gehen in die Küche und dann kochen wir gemeinsam. Ich berühre ihn sanft an der Schulter. Er schnarcht leise auf und dreht sich weg. Ja, leck mich auch am Arsch, schreibe ich halt einen Zettel. Und wenn ich ehrlich bin, die Sehnsucht, dass wir gemeinsam kochen, ist auch von vorgestern. Eine aktualisierte Fantasie, in der wir gemeinsam vorkommen, gibt's nicht. So, fertig. Tasche, alles, ja. Mehr brauche ich nicht. Den Basilikum, den nehme ich auch mit. Quatsch! Doch, den nehme ich auch mit. So ein Blödsinn, der ist aus dem Supermarkt. Na und? Der war die erste Pflanze in meinem Kräutergarten und den nehme ich mit. Ich habe so ein erdverbundenes Gefühl zu dem. Der funktioniert emotional total verlässlich und die anderen Pflanzen auch. Und die Kamine auch. Die funktionieren kontextlos. Holz reinschmeißen, sich aufs Sofa setzen, funktioniert. Aber gemeinsam kochen funktioniert halt nicht. Und gemeinsam reden auch nicht. Kurze Dialoge funktionieren, Absprachen, die funktionieren sogar sehr gut. Und auch Abrechnungen wegen Geld haben wir uns nie gestritten. Müll runtertragen funktioniert, sogar Partys funktionieren. Der Terrazzoboden, die Rosentapete. Und ich bin allein im Bett, ja. Die Nächte, die so groß waren, funktionieren eben nicht mehr. Kleinere Nächte auch nicht. Insgesamt Berührung gar nicht. Und alles nicht, was mit Kichern, Lachen, Albernsein zusammenhängt. Aber die extra große Badewanne und die Kacheln funktionieren. Und mein Computer. Das reicht nicht. Das reicht einfach nicht zum Weggehen. In der Gesamtsumme ist das immer noch ein funktionierendes Zuhause. Diese Wohnung ist irgendwie zu gut geworden. Morgen kommt der neue Esstisch. Das müssen Sie verstehen. Schlaf jetzt. Wir bedauern sehr, aber leider. Schlaf jetzt endlich. Schlafen. Ein weiterer Kredit ist ausgeschlossen. Arschloch! Ruhig atmen. Kopf frei machen. Schlafen. Wenigstens für ein paar Stunden. Ein weiterer Kredit ist ausgeschlossen. Ein weiterer Kredit ist ausgeschlossen. Ein weiterer... Was heißt das denn? Ganz ruhig jetzt. Das heißt doch nur, dass ein weiterer Kredit... Oh Gott, das kann nicht wahr sein. Das bedeutet... Schlaf jetzt. Nicht dran denken. Schlafen. Bedauerlicherweise sehen wir uns gezwungen, Arschlöcher. Bezüglich einer Zwangsvollstreckung, oh Gott, das kann nicht wahr sein. Bezüglich einer Zwangsvollstreckung, Drecksarschlöcher seid ihr alle. Und ich bin das allergrößte Arschloch. Das Versager-Arschloch. Versager-Arschloch. Hör auf damit, das bringt doch nichts. Mach dir doch nicht selber fertig. Irgendwie lässt sich das lösen. Schlaf jetzt endlich. Schlafen. So heiß wird das nicht gegessen. So schnell nehmen die uns nicht das Haus weg. Das können die auch gar nicht. Die machen einfach Druck. Die machen Panik. Das können die doch gar nicht. Die können doch nicht eine fünfköpfige Familie. Das geht doch gar nicht. Da gibt's doch sicher irgendwelche Paragraphen. Verhältnismäßigkeit und was auch immer. Und das machen die auch nicht. Das ist absurd. Die machen einfach Druck. Das lässt sich alles lösen. Da bin ich nicht der Erste, dem sowas passiert. Und jetzt wird geschlafen. Energien sammeln. Morgen ist ein neuer Tag. Oh Gott, die nehmen uns das Haus weg. Natürlich machen die das. Die setzen uns vor unsere eigene Haustür. Da zucken die nicht mit der Wimper, die machen das. Die verkaufen einfach unser Haus. Ganz ruhig jetzt. Noch gibt es Zeit. Nochmal ganz in Ruhe überlegen. Herrgott, nochmal, ich hab das Geld doch nicht versoffen. Das müssen die doch einsehen. Jeder Unternehmer investiert. Und ich kann ganz genau belegen und begründen. Das interessiert die einen Scheißdreck. Sehen wir uns gezwungen bezüglich einer Zwangsvollstreckung. Oh Gott, die machen das. Die nehmen uns das Haus weg. Wenn ich morgen nochmal mit dem... Nein, das ist Quatsch, das bringt überhaupt nichts anders. Ich rufe doch nochmal den, oder besser, ich gehe gleich vorbei, persönlich. Nein, ich rufe doch besser vorher an. Das ist geschäftsmäßiger, das hat mehr Stil. Dann stehe ich da nicht plötzlich vor der Tür wie so ein aufdringlicher Obdachloser. Oh Gott, genau so einer bin ich jetzt. Ich bin ein Obdachloser und versuche, Leute anzubetteln. Hör auf damit, mach dich doch nicht selber fertig. Herrgott nochmal. Ich will hier nichts geschenkt. Ich brauche einfach... Ein weiterer Kredit ist ausgeschlossen. Ein weiterer Kredit? Aber ich kann ganz genau begründen und belegen. Und das ist ein Auftrag dieser Größenordnung, das müssen die doch einsehen. Und wie hätte ich denn wissen können... Das interessiert dir einen Scheißdreck! Also nochmal. Morgen früh gehe ich als erstes. Oder besser, ich versuche... Nein, das ist Quatsch, das bringt überhaupt nichts. Vielleicht kann ich doch nochmal mit... Hat doch alles keinen Sinn mehr. Wieso habe ich damals... Weil ich dachte... Falsch gedacht. Verkalkuliert. Ich hätte damals einfach... Scheiße, ich war einfach scheiße blöd. Scheiße! Ich war einfach scheiße blöd! Da wäre noch Zeit gewesen. Und Sonja hat's auch noch gesagt. Du, ich glaube, du übernimmst dich. Und ich ganz großartig zu ihr. Du, Ich glaube, davon hast du wirklich keine Ahnung. Oh Gott, ich war so scheiße blöd. Natürlich hat sie recht gehabt. Sie hat mit allem recht gehabt. Und jetzt liegt sie neben mir und tut, als ob sie schläft, überlegt sich Überlebensstrategien. Aber nicht mit mir gemeinsam. Was soll sie auch mit mir bereden? Mit dem, der alles an die Wand gefahren hat und der sie Tag für Tag belogen hat. Scheiße, wieso habe ich damals nicht? Immer wieder hat sie nachgefragt. Du, ich mache mir wirklich Sorgen, läuft das alles richtig? Und ich natürlich. Mach dir keine Sorgen, ich weiß schon, was ich tue. Da hat die schon die ersten Mahnbescheide. Und sogar da wäre noch Zeit genug gewesen. Immer wieder hat sie zu mir gesagt, lass uns doch mal gemeinsam, ganz in Ruhe. Ich war so scheiße blöd. Und jetzt gibt es kein Gemeinsam mehr. Jetzt überlegt sie, wie sie die Kinder und sich selber aus der Gefahrenzone bringt. Das bin ich. Die Gefahrenzone. Ich war so ein ignorantes Arschloch. So ein scheiß dumm blödes. Ich bin so ein megamäßiges Versager-Arschloch. Hör auf damit. Mach dich nicht noch selber fertig. Sonja, bitte, ich halte das nicht aus. Rede wieder mit mir. Sag irgendwas. Beschimpf mich. Sie beschimpft mich nicht. Sie ist viel zu vernünftig, um Energien zu verschwenden. Sie wird mir morgen sagen, so und so, ruhig, sachlich und vernünftig. Ich halte das nicht aus, das halte ich echt nicht aus. Das zieht mir das letzte bisschen Kraft weg. Sonja, bitte rede wieder mit mir. Selber schuld. Wenn ich vor einem halben Jahr, damals wäre noch Zeit gewesen. Oh Gott. Die nehmen uns das Haus weg. Die machen das. Erstrangige Grundschuld. Das müssen sie verstehen. Ja. Das verstehe ich. An der ganzen Scheiße bin ich erstrangig und alleine schuld. Ich will einfach tot sein. Das halte ich nicht mehr aus. Einfach tot sein. Immer öfter der Gedanke, einfach tot sein. Ist mir mittlerweile schon vertraut. Ich weiß noch, als ich das zum ersten Mal gedacht habe, als die Maxi in der Einfahrt auf mich wartete und mir eine Handvoll verschwitztes Kleingeld geben wollte, aus dem Sparelefanten rausgefischt. Weißt du, Papa, das braucht ja die Mama gar nicht wissen. Und dann, 2 Tage später, als ich sie gefragt habe, ob sie mir jetzt doch was leihen kann, Maxi, du kriegst das auf jeden Fall zurück. Ich vergesse das ganz bestimmt nicht. Ich will nur... Sie hat nicht gefragt. Ich wollte Sonja nicht um Geld für Zigaretten bitten. Noch dazu, wo sie gar nicht weiß, dass ich wieder angefangen habe. Doch, sie weiß es. Ganz bestimmt. Der Moment im Laden, als ich vor allen Leuten das Taschengeld von meiner Tochter, noch dazu für Zigaretten... Wie ich die 10-Cent-Münzen auf den Tisch gezählt habe und die 2er- und auch 1-Cent-Münzen, wie ich dann noch viel zu laut gesagt habe, das kommt davon, wenn man immer nur mit Scheinen zahlt, hat man auf einmal diesen Kleingeldstau. Die Verkäuferin hat nichts gesagt. Jeder hat's mir angesehen. Dann wollte ich wenigstens noch lässig den Resthaufen Kleingeld mit der einen Hand in die andere wischen. Natürlich fiel die Hälfte runter. Eine junge Frau hat mir geholfen. Und wie sie mir die Kupfermünzen gab, so mitleidig und peinlich berührt, da dachte ich, aha, so ist das also, so fühlt sich das an. Und als ich mich dann noch sagen hörte, was kostet so ein Rubbel los? Einfach tot sein. Ach Gott, nochmal reiß dich zusammen. Aufgeben ist noch lange nicht, noch gibt es Zeit. Und es gibt für alles eine Lösung. Das kann man irgendwie noch umdrehen. Das kann man irgendwie. Irgendetwas fällt mir ein. Ich habe irgendetwas übersehen. Also nochmal ganz von vorn. Ich brauche mindestens... Oder anders, wenn nicht alles... Nein, das rechne ich nochmal getrennt. Also wenn man nur... Das stimmt so nicht. Da kommen ja auch noch... Das kann man schieben. Das wären dann... Und damit könnte ich... Man könnte doch... Ich kann nicht mehr. Reiß dich zusammen. Ich kann überhaupt nicht mehr. Doch, ich kann. Nicht runterziehen lassen. Konstruktiv. Sei konstruktiv. Nochmal anders gucken. Kreativ mit umgehen. Irgendwie verrückt. Irgendetwas muss mir einfallen, was irgendwie... was ganz Verrücktes. Die Parameter ändern, anderer Blickwinkel, die Katastrophenenergie benutzen. Also los. Krisen sind Chancen. Krisen sind Chancen. Krisen sind... so eine Scheiße. Wer denkt sich so eine gequirlte Scheiße aus? Irgend so ein megareiches Arschloch, der auf seiner Terrasse in Südfrankreich sitzt, Rotwein trinkt und mit Gänsekiel und Tusche auf sein handgeschöpftes Büttenpapier schreibt, Krisen sind Chancen. Fuck you! Megareiches Ratgeber-Arschloch! Ich gehe ins Casino, das mache ich. Morgen früh verkaufe ich das Auto, dann ins Casino. Gibt's hier überhaupt eins? Natürlich gibt's ja irgendwo ein Spielcasino. Beim Roulette kann man, glaube ich, auf die Null. Und das mache ich. Alles auf Null. Immerhin sind Krisen auch Chancen. Und wenn ich Glück haben soll, dann genügt eine einzige Chance. Nochmal anders. Ich verkaufe das Auto, besorg einen Revolver. Ich gehe ins Casino, alles auf Null. Und wenn ich verliere, gehe ich eine Bank überfallen. Ich weiß auch schon welche. Wo kriegt man denn so einen Revolver? Ist auch egal. Spielzeugrevolver reicht völlig. Und was sage ich dann? Hände hoch, das ist ein Überfall! Das kommt mir doch keiner ab. Das ist doch Soap. Das ist so irreal, das träume ich doch, das passiert nicht wirklich. Das muss ein Albtraum sein. Wach endlich auf. Ich kann nicht mehr, das ist ein Albtraum. Und ich bin wach, ich schlafe nicht. Sonja? Ich weiß doch, dass du auch nicht schläfst. Ach, Sonja. Sonja. Komm zu mir, fass mich an. Schlag mich oder küss mich oder beides. Fass mich an. Mach Sex mit mir. Tu das, was am allerfernsten liegt. Komm zu mir und blas mir einen unverdient absurd verrückt. Tu es trotzdem, Sonja, bitte. Genau jetzt, wo ich Verlierer bin, vor lauter Schande tot sein will, nimm den Schlappschwanz in den Mund und zeig mir, dass ich großartig, potent und stark bin. Ich weiß, es würde helfen. Das wäre so aberwitzig, so unglaublich, dass es mich aus meiner Lähmung reißen würde, dass ich einen Ausweg wüsste, dass ich wüsste, wie es geht und ganz egal, was mir dann einfiel, es würde auch gelingen. Ich würde ins Casino gehen und ich weiß, dass ich gewinnen würde. Das könnte gar nicht anders sein. Ich wäre einfach unbesiegbar. Du musst nicht deine Hand in meine legen. Und mir ist auch klar, dass du mich heute Nacht nicht lieben kannst. Aber das Gefühl, dass ich trotz alledem immer noch dein Mann bin, darauf kann ich nicht verzichten und ich brauche es. Jetzt. Blas mir einen. Auf Kredit. Ich würde es an deiner Stelle nicht tun. Also gut, ich bin am Ende. Reiß dich zusammen. Ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr. Reiß dich zusammen, vielleicht kann man noch. Nichts mehr. Mir fällt einfach nichts mehr ein. Wir sind völlig überschuldet. Und wir müssen aus dem Haus. Hat alles keinen Sinn mehr. Die kriegen unser Haus nicht. Vorher zünd ich's an. Und uns gleich mit. Ich besorge mir von irgendwoher so einen Revolver. Erst die Kinder, Sonja, und dann schieße ich mir selber in die Fresse. Wo kriegt man so einen Revolver her? Das ist mein Haus. Das hab ich gebaut. Und das ist Sonjas Haus. Sie sagt jeden Tag das schönste Haus der Welt. Und es gehört noch Maxi, Robin, Isa und sonst niemand. Und jetzt soll ich den Kindern irgendwie erklären, dass hier bald fremde Leute wohnen. Dass auf Maxis Königsthron in ihrem Garten Schloss und das in Robbys Baumhaus... Papa, baust du mir ein Baumhaus? Ich brauche das ganz dringend. Naja, wenn du es wirklich dringend brauchst. So ein Vater wollte ich immer sein, der ja sagt. Ja, das machen wir. Und ja, ein Baumhaus ist ein guter Plan. Und jetzt soll ich den Kindern sagen... Nein, das kann ich nicht. Ich kann doch nicht den Kindern... Ach du Scheiße, und der Hund muss ja auch ins Tierheim. Nein, das geht nicht. Das geht gar nicht. Das überhaupt nicht. Jetzt verabschiedet ihr euch alle von der Holly? Oh Gott, ich kann das... Ich kann da nicht dran denken. Vielleicht heimlich, wenn sie in der Schule sind, Hund wegbringen und dann sagen, ist was ganz, ganz Trauriges passiert. Die Holly wurde überfahren. Oh Gott, das kann ich nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Und die würden mir auch gar nicht glauben, auf jeden Fall, die mag sie nicht. Das ist unser Haus und das nimmt uns keiner weg. Wenn ich nur dran denke, dass hier fremde Leute, dass sich hier in unserem Schlafzimmer fette, feiste, fremde Menschen hier einfach breit machen, sich fett angrinsen und sich freuen über ihre Schnäppchenimmobilie, ich drehe durch bei dem Gedanken und es wird auch nicht passieren. Dieses Haus wird nicht versteigert. Denn das ist unser Haus. Das nimmt uns keiner. Eher zünde ich's an. Wie ist das eigentlich mit der Brandschutzversicherung? Das muss ich nochmal lesen. Irgendwie ist das doch die Versicherungssumme in Höhe von... Vergiss es, die sind ja auch nicht blöd. Wo kriegt man so einen Scheiß-Revolver her? Revolver brauche ich gar nicht. Ich gehe in den Keller, hol die Axt. Erst die Kinder und dann Sonja. Ich zünd das Haus an. Das ist unser Haus. Ich gehe jetzt in den Keller. Das ist unser Haus. Sonja, wenn du wach bist, dann rate ich dir, steh ganz schnell auf, nimm die Kinder und hau ab. Oh Gott, was habe ich gerade gedacht? Ich habe gedacht, ich gehe jetzt in den Keller. Ich habe gedacht, ich hol die Axt. Ich habe das wirklich gedacht. Nicht als Gedanke, sondern wirklich. Ich bin krank. Ich bin so ein krankes Arschloch. Ich will einfach tot sein. Ich will wirklich tot sein. Das geht vielleicht. Ja klar, das geht. Muss nur gut gemacht sein. Und ganz genau geplant. Mit dem Geld kann Sonja das ganze Haus bezahlen und die anderen Schulden. Und dann bleiben noch... Moment, das muss ich jetzt mal rechnen. Wenn sie das Haus... Und dazu kommt noch... Dafür braucht sie aber nicht. Das fällt dann weg. Dann bleiben noch... Und wenn sie das gut anlegt, und das wird sie, dann reicht das. Mindestens noch für 10 Jahre. Eher 12. Das geht. Bis dahin ist die Isa auch schon... Dann kann sie wieder arbeiten. Ja klar, das geht. Muss nur gut gemacht sein. Die werden das ganz genau prüfen. Und ich muss wirklich tot sein. Vor den Zug. Nicht gut, das ist gemein. Der Brückenpfeiler. Auch nicht gut. Viel zu viel Verkehr, auch nachts. Ich fahre in die Berge. Nächstes Wochenende. Sag, ich muss den Kopf freikriegen. Da ist diese Hütte. Die Schlucht ist 2,5 Stunden Fußweg entfernt. Überall stehen Warnhinweise, die kann man gar nicht verfehlen. Und wer da abstürzt, das ist wirklich definitiv. Bevor ich losgehe, muss ich das alles... Das muss eben so aussehen, als ob ich natürlich zurückkommen wollte. Darf eben kein Fehler passieren. In den Kalender notiere ich Termine für die folgenden Wochen. Und in der Hütte... Ein angefangener Brief. An Sonja vielleicht. Dass wir alles hinkriegen werden. Naja, nicht zu dick. Aber muss wasserdicht sein. Die werden das ganz genau prüfen. Ich pack meinen Rucksack, sag noch in der Hütte Bescheid, sag, ich bin nachmittags wieder zurück. Dann gehe ich los. Handy darf ich nicht vergessen. Bis zu der Stelle, von wo ich dann springe. Warte, bis es dunkel ist. Dann rufe ich in der Hütte an, sage, ich habe mir den Fuß verdreht und mich verlaufen. Sie sollen die Bergrettung. Das ist wichtig. Jemand muss bestätigen, dass ich gerettet werden wollte. Und dann... Loslassen. Absturz. Dauert nicht lange. Ein paar Sekunden. Loslassen und fallen. Ins Dunkle. Nicht mehr kämpfen, nur noch fallen. Aufprall. Und Schluss. Natürlich zuerst für alle ein Schock. Aber besser als ein Absturz, der über Jahre und Jahre... Das mache ich nicht mit. Für die Kinder wird es nicht leicht. Aber besser als ein Papa, der den Hund ins Tierheim bringt und seinen Kindern sagen muss, ihr könnt nicht mit zur Klassenfahrt. Und Sonja? Sie wird's irgendwie wissen. Jedenfalls ahnen. Nein, sie wird's wissen. Aber natürlich nicht sagen. Sondern das Haus bezahlen, die Rechnungen. Und erstmal wird sie mich hassen. Aber irgendwann wird sie's verstehen. Wenn ich eine unheilbare Krankheit hätte, würde sie's ja auch verstehen. Und so ist das eben auch. Eine unheilbare finanzielle Krankheit, die eben tödlich endet, noch bevor sich andere infizieren konnten. Sie wird's verstehen. Sie wird verstehen, dass ich einfach kein Versager sein kann. Also gut. Nächstes Wochenende. Vielleicht wird der Kredit ja noch bewilligt. Wenn nicht, ist auch gut. Es gibt für alles eine Lösung. Und jetzt werde ich endlich schlafen. Das Haus gehört zu einer Wohnsiedlung am Stadtrand. Plattenbauten aus den 70ern, die sich aneinanderreihen. Block für Block gestapelte Beton, wechselweise dunkelgrau und mittelgrau, Eine Trabantenstadt aus geklonten Wohneinheiten mit Balkon. Block C. Haus 128, 6. Stock, Standardgröße 1. Das sind 2 Zimmer und ein halbes. Eine Kochnische und gerade so viel Badezimmer, wie für die Hygiene nötig ist. Merkwürdig. Irgendwie gefällt's mir hier. Die neue Wohnung fühlt sich überraschend gut an. Ich öffne den nächsten Umzugskarton, Geschirr und Gläser. Genau das Unspektakuläre dieser Wohnung fühlt sich gut an. Genau das Konfektionierte, Serielle eben. Hat etwas angenehm Entspanntes. Hat die ästhetische Gelassenheit des Funktionalen, das nicht besonders sein will, sondern durchschnittlich normal. Eine Wohnung, die von einem nichts erwartet. Und schon gar nicht, dass man sofort mit Terrakotta-Farbe loslegt und irgendwelche Flattertücher schön drapiert, um sich und anderen zu beweisen, doch, ich wohne hier wirklich gerne, doch, ich fühle mich hier zu Hause und das habe ich mir so eingerichtet, liebevoll und individuell, doch, das ist so meine Wohnung, die ist irgendwie so ich. Diese Wohnung ist nicht ich und sie macht noch nicht mal den Versuch, sich als mögliches Zuhause zu verkaufen. Das Fenster steht halb offen. Die 6-spurige Autobahn macht sich bemerkbar, das stört mich aber nicht. Genauso wenig wie der Flughafen, im Gegenteil. Der Lärm beruhigt mich, denn er bestätigt hörbar, dies ist ein Ort, der jederzeit verlassen werden kann. Hier ist ein großes, anonymes Abseits, in dem das Leben außer Konkurrenz stattfindet. Hier ist neutraler Boden. Das erleichtert das Zusammenziehen, macht keine große Sache draus. Merkwürdig. Die Geschichte mit dem Karl und mir fühlt sich überraschend gut an. Vielleicht koche ich für heute Abend was? Da wird er überrascht sein, wenn er nach Hause kommt. Ich nehme ein Glas aus dem Karton, schenke mir Rotwein ein, beobachte die Sonnenflecken an der Wand. Nur noch die Umzugskartons. Geht eigentlich. Alles, was ich mitgebracht habe, sind 3 große Kisten, ein Rucksack, 2 Kleiderkoffer und das jüngste Gericht. Das jüngste Gericht hat mir meine Mutter vor ihrem Tod vermacht. Das Bild ist fast 2 Quadratmeter groß und ein Musterbeispiel an präraffaelitischer Maltugend. Eine dramatische Komposition von greller Leuchtkraft, komplizierten Perspektiven und mikrodetailliert gemalten Faltenwürfen. Im oberen Teil thront der Sohn Gottes als Weltenrichter. Er ist der Pankreator, umgeben von der Jungfrau Maria und Johannes dem Täufer, im Zentrum der Erzengel Michael mit seiner Seelenwaage. Eine splitternackte, arme Seele wird gewogen. Sie klammert sich angstvoll an der Waagschale fest. Unter ihr öffnet sich das Maul der Hölle, wo die verdammten Feuerqual und Folter leiden. Auf der anderen Seite gehen die Gerechten selig durch die Himmelspforte. Das Bild steht immer gut verpackt im Keller oder hinter einem Kleiderschrank. Eben da, wo es am wenigsten stört. An einer Stelle ist das Packpapier gerissen. Dadurch ist das Gesicht der Gottesmutter frei geworden. Und weiter oben noch ein Teil von einer himmlischen Posaune. Das Gesicht der Gottesmutter zeigt leidvolle Schicksalsergebenheit und milde Enttäuschung. Ich kenne diesen Ausdruck gut. Der typische Gesichtsausdruck meiner Mutter. Ich laufe schnell ins andere Zimmer und hole eine Rolle Klebeband. Zu spät. Ich war nicht schnell genug. Als ich wiederkomme, sitzt meine Mutter bereits in voller Größe auf dem Sofa. Sie schenkt mir zur Begrüßung ein weitwund mildes Lächeln, neigt huldvoll das Haupt auf eine Art und Weise, die ihre Strahlenaura gut zur Geltung bringt und fragt, wie geht es dir? Ich sage, ach, eigentlich ganz gut. Ihr madonnenhafter Blick schwebt durch das Zimmer, bleibt an dem Glas Rotwein hängen und gleitet vorwurfsvoll zu mir zurück. Ich sage, Rotwein, den habe ich mir gerade ausnahmsweise. Sie sagt, du trinkst nachmittags schon Alkohol? Ich sage, nein, natürlich nicht, also nicht grundsätzlich. Ich meine gar nicht eigentlich, also nachmittags, aber jetzt war mir gerade irgendwie danach. Und sie sagt, und dann hast du der Versuchung nachgegeben. Ich sage, wieso Versuchung? Du sagst das so, als ob ich jemand bin, der, sie sagt, der nachmittags schon Alkohol trinkt. Ich stelle wortlos das Glas auf die Fensterbank, setz mich auf einen Klappstuhl in der anderen Ecke, steh wieder auf, geh nochmal zur Fensterbank, hol mir das Glas wieder und stelle es demonstrativ auf die Holzkiste, die neben mir steht. Ich muss mir doch nichts sagen lassen! Ich habe es zu heftig hingestellt. Es geht kaputt. Und auf dem Teppich ist ein Rotweinfleck. Reflexartig sage ich Entschuldigung. Sie lächelt gnadenvoll. Ihr Du bist noch genau so ungeschickt wie früher lächeln. Und sagt, mit Salz geht's raus. Schweigen. Sie bemerkt das lieblos abgestellte Bild. Gleich fragt sie bestimmt, warum ich das Bild noch nie... Warum du es nie aufhängst? Sagt sie enttäuscht. Du weißt, es ist sehr wertvoll. Abgesehen davon hatte ich gedacht, es würde dir etwas bedeuten. Ich sage, ja, doch schon, das tut es auch. Es bedeutet mir doch schon ganz viel. Damals hing es ja im Wohnzimmer und ich weiß auch noch, wie ich als Kind... Doch, es bedeutet mir ganz viel. Ich hatte bisher leider nicht den Platz für so ein großes Bild. In so einer kleinen Wohnung ist das eben schon sehr mächtig. Sie seufzt, sagt mit verhauchter Stimme, ich hatte irgendwie gedacht, du würdest mal in einem großen Haus, vielleicht sogar in einer Villa wohnen. Ich sage trotzig, dass mir die Wohnung gut gefällt. Und sonst? Fragt sie. Bist du zufrieden mit deinem Leben so als Kellnerin? Ich sage, dass das ja nicht mein Leben ist, sondern nur ein Job. Und im Moment tut mir das eben gut, sowas zu machen. Einfach einen Job ohne tiefere Bedeutung. Und ich verstehe, sagt sie. Ein Job ohne tiefere Bedeutung. Ich sage, das ist jetzt mal so eine Phase. Also bis ich weiß, was ich wirklich, also wirklich... Und das mit den Kellnern, ich meine, das ist ja klar, dass ich nicht bis an mein Lebensende... Sie sagt, das kann überraschend schnell gehen. Schweigen. Meine Mutter guckt sich im Zimmer um. Sie registriert die Rigipsdecke und die schlecht furnierten Türrahmen. Unter ihrem Blick ziehen sich die Sonnenflecken beklommen von der Wand zurück. Jetzt hat die Wohnung nicht mehr die ästhetische Gelassenheit des Funktionalen. Es ist einfach eine schäbige Verliererwohnung. Und dieser Mann, mit dem du da zusammen bist. Hör auf, das geht dich gar nichts an. Natürlich nicht, sagt sie beleidigt. Entschuldige. Ich sage, weißt du, mit Karl und mir, das funktioniert. Schweigen. Wenn ich zum Beispiel vergessen habe einzukaufen, sagt er, das ist doch ein guter Anlass für eine Pizza-Celebration. Schweigen. Er gibt mir das Gefühl, ich muss den Bauch nicht einziehen. Und dass ich jetzt 4 Kilo zugenommen habe, stört ihn überhaupt nicht. Und zum ersten Mal stört mich das auch nicht mehr. Ich habe wirklich Spaß am Essen. In Karls Gegenwart fühle ich mich einfach unverkrampft. Und sogar, wenn ich ganz nackt durch die Wohnung laufe. Schweigen mit aristokratisch hochgezogener Augenbraue. Ich will damit nur sagen, ich muss mich eben nicht so aufdonnern, auch emotional nicht. Und im Bett, naja gut, Karl ist ja nicht direkt ein Sexaholic. Und sicherlich könnte ich mir da auch noch mehr vorstellen, aber wir kuscheln beide auch ganz gerne. Ja, ich weiß, Karl ist niemand, den man mit auf eine Party nimmt und alle schreien, wow, das ist ja der Hauptgewinn, der ist ja super attraktiv und mega interessant. Gut, der ist nicht super oder mega, aber nett, ich meine wirklich nett und so entspannt dem Leben gegenüber und mir auch. Es ist einfach unkompliziert und schön. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, sagt sie. Die Basis dieser Schlabber-Shirt-Beziehung ist, dass man sich gehen lässt und es ist dir peinlich, ihn auf einer Party vorzustellen. Ich sage, nein, so ist das nicht. Ich wollte, sie sagt, du solltest jemand von Format an deiner Seite haben. Von diesem Karl solltest du dich so schnell wie möglich trennen. Am besten heute noch. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's wirklich. Sowas muss ich mir nicht anhören. Sowas muss ich mir nicht sagen lassen, denn ich bin erwachsen und das ist mein Leben und es ist einfach so. Dass du es vergeudest, sagt sie freundlich. Ich schließe meine Augen und zähle konzentriert bis 20, dann öffne ich die Augen wieder. Aber das hat nichts gebracht. Sie sitzt unverändert auf dem Sofa. Außerdem ragt jetzt die himmlische Posaune von oben durch die Zimmerdecke und wächst langsam in den Raum. Bedrohlich, golden, größer werdend. Aus dem Schallrohr der Posaune schweben leise Klänge, vereinzelt durch den Raum, treffen manchmal aufeinander. Kurze Melodien flackern auf und stürzen wieder in sich zusammen. Atonal, diffus, chaotisch. Meine Mutter sagt, ich war so stolz, als du damals das Stipendium für Malerei bekommen hast. Aus der himmlischen Posaune tönt jetzt die Stimme von Professor Düwelkamp. Ja, die erste Diese erste Bilderserie war vielversprechend, abstrakt, modern, dynamisch. Doch, die Bilder hatten was, die waren gut. Tatsächlich? Fragt meine Mutter Richtung Posaune. Sie fanden die Abstrakten gut? Ich fand die irgendwie sehr pubertär. Ja, sicherlich, sagt die Stimme des Professors, aber kraftvoll. Befreite Farbe, die sich gegen die Ideologie der Form zur Wehr setzt. Vital, spontan, rebellisch. Doch, das hatte Potenzial. Siehst du, sagt meine Mutter, du hattest Potenzial. Ja, sagt die Professorenstimme, aber irgendwie kam dann leider gar nichts mehr. Ich sage, nein, nein, das stimmt nicht ganz. Als nächstes kam die Serie, wo ich diese Scherenschnitte, ach du großer Gott, sagt die Professorenstimme. Ja, die waren furchtbar, die habe ich verdrängt. Ich sage, mir ging's bei den Scherenschnitten drum, also ich wollte die Vereinnahmung von Katastrophen durch folkloristisch ikonisierte. Ich hatte mir von ihnen wirklich viel erhofft, sagt die Stimme. Und dann präsentieren sie mir so eine pseudo-engagierte Bastelei auf Volkshochschulniveau, so ein furchtbar. Ich sage, das Format hat ja noch nicht gestimmt. Das sollten eigentlich überdimensionale. Oh Gott, sagt die Professorenstimme. Die waren ja schon kleinformatig unerträglich. So ein ästhetisch, wirklich dumm gemachter Kunst mit Botschaft, Flachsinn. So ein, jetzt posaunt die Stimme volles Rohr, so ein reaktionärer Sozialkitsch. Aus der Posaune klingt jetzt ein himmlischer Gesang. Der Chor der Gerechten singt eine Hymne, in die sich laut schmetternd die Stimme des Professors ohne den geringsten Zweifel einreiht. Schade, sagt meine Mutter. Dir fehlt irgendwie der Biss. Am Talent liegt's nicht. Andere sind auch nicht talentierter und kommen auf die Biennale. Gestern habe ich von diesem jungen Mann gelesen, der ist erst 24 und ich weiß. Takumi Sasaki, absoluter Senkrechtstarter. Seine meistbeachtete Arbeit ist ein überdimensionaler Scherenschnitt. Tja, sagt sie. Dir fehlt irgendwie der Biss. Schweigen. Du hast noch nicht mal den Kurzfilm fertig gemacht. Schweigen. Ich sage, also bei dem Kurzfilm ging es ja darum, dass jemand eine Figur, also ich, 7 Minuten auf einem Sofa sitzt und man sieht eben nur, wie jemand, die Figur, also ich, einfach nur atmet und auf einem Sofa, also einfach nur sitzt. Aus der gegenüberliegenden Wand schiebt sich eine zweite Himmelsposaune. Ich sage, ich habe also die Kamera aufgestellt und einfach geatmet und dann, leidenschaftlicher, sagt die Stimme von Almodovar. Du musst schneller atmen, so ganz intensiv. Im Gegenteil, sagt die Karusmeki-Stimme, viel langsamer. Ganz aus der Ruhe. Schnappatmung, sagt die Stimme von Spielberg. Ganz lange nichts und auf einmal so. Also ich habe dann eben versucht, Woody Allen sagt, eigentlich kann Hyperventilieren sehr komisch sein. Ja, sagt Almodovar, aber so eben nicht. Ja, sagen Karusmeki und Spielberg, so eben nicht. Und auf einmal saß neben mir auf dem Sofa Jean-Pierre, hat mich geküsst und einfach gesagt, ich glaube, Filme machen ist gar nichts für dich. Ne sois pas triste. Ne sois pas grüblerisch. Komm mit nach Paris. Eine dritte himmlische Posaune wächst in den Raum. Aus dem Trichter verwehte Akkordeonklänge. Paris. Jean-Pierre. Galerist. Ein Macher. Ein Spieler. Und immer Gewinner. Ich, verkleidet als Juliette Binoche. Meine Mutter sagt, dieser ausnehmend schöne Franzose. Ich streng mich so an. Ich will ihn so sehr, sie sagt. Und wirklich beeindruckend erfolgreich. Ich streng mich noch mehr an, sie sagt. Und diese Schlagfertigkeit, dieser Witz. Es hat nicht gereicht. Leise Akkordeonklänge. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Meine Mutter sagt, eines werde ich niemals verstehen, alle in unserer Familie haben so ein feines Gesicht, nur du hast dieses ausgeprägte Doppelkinn. Das Akkordeon endet mit einem Karnevalstusch. Ich sage laut und beherrscht, ich glaube nicht, dass meine Beziehung zu Jean-Pierre gescheitert ist, weil ich ein Doppelkinn habe. Sie schweigt gelassen. Sie weiß, was ich jetzt denke. Weißt du, sagt sie, das kann man heutzutage. Ich weiß, dass man das kann. Ich meine ja nur, sagt sie, das wird mit den Jahren nicht besser. Ich will von dir keine, besonders wenn man sowieso eher ein schwaches Bindegewebe hat. Hör auf damit! Und von Natur aus auch eher stämmig. Ich sage, ich muss mir von dir nichts sagen lassen. Sie sagt, du könntest viel mehr aus dir machen. Und du könntest mir sagen, dass ich kein Monster bin, obwohl ich ein Doppelkinn habe. Sie sagt, das war nur ein Vorschlag. Aber gut, wenn dich das nicht stört. Schweigen. Dann sagt sie, und diesen Kuschel Karl-Heinz scheint es ja auch nicht zu stören. Es ertönt ein weiterer Karnevalstusch. Ich sage, jetzt reicht's mir. Ich finde es derart verletzend. Und schlage mit der Faust auf den... Sie sagt, Vorsicht, da liegen noch Splitter. Aua, das habe ich gemerkt. Es ertönt ein dreifacher Karnevalstusch. Ich pule den Splitter aus meiner Hand. Durch den Zimmerboden schiebt sich jetzt noch ein himmlisches Posaunenrohr, aus dem Trichter Wehklagen und Wimmern und eine Stimme, die sagt, ich dachte wirklich, das Thema wäre durch. Das Wimmern wird lauter, grässliches Heulen. Und irgendwie wundert es mich, warum meine Therapeutin offensichtlich aus der Hölle zu mir spricht. Die Therapeutenstimme sagt, ich bin hier unten als Coach. Ah, ich verstehe. Und nun zu Ihnen, sagt die Stimme mit leicht entnervtem Unterton. Wenn Sie Ihre Mutter stört, dann sagen Sie doch einfach, dass sie gehen soll. Das haben wir doch oft genug besprochen. Das haben Sie doch in der Hand. Sie hat recht. Ich sage zu meiner Mutter, du gehst jetzt bitte. Mehr Nachdruck, sagt die Therapeutenstimme, so bringt das gar nichts. Sie müssen, geh weg, das ist mein Leben und du verschwindest jetzt. Geh weg und lass mich ein für alle Mal in Ruhe. Das war ganz gut, sagt die Therapeutenstimme. Und wie geht es Ihnen jetzt? Ich sage, besser. Na also, sagt die Therapeutenstimme. Ich sage, das Problem ist nur, meine Mutter sitzt hier immer noch. Also wissen Sie, sagt die Therapeutstimme, dass Sie nach so vielen Coachings immer noch nicht in der Lage sind, Ihre Mutter wegzuschicken. Das ist für mich, also das sage ich ganz ehrlich, ich finde das enttäuschend. Das verstehe ich, sagt meine Mutter. Und jetzt wäre es sehr nett, wenn Sie hier nicht weiter stören. Ich sage, Moment mal, das entscheide ich und ich möchte... Du hast dich in Spanien rumgetrieben, sagt meine Mutter. Ich hab mich da nicht rumgetrieben. Ich war in diesem... Yoga-Zentrum und wollte eben atmen lernen, nochmal ganz grundsätzlich von Anfang an nochmal bei Null anfangen. Es blieb dann ja bei Null, sagt meine Mutter. Das hast du ja auch wieder abgebrochen, sogar das Atmen. Immer mehr himmlische Posaunen schieben sich durch die Wände, sogar durch den Schrank. Von oben zentral eine besonders große, eine andere schiebt sich bis an mein Ohr. Es gibt so viel Sinnvolles, sagt meine Mutter. Das sehe ich auch so, sagt die Stimme Che Guevaras aus der Posaune direkt hinter mir. Ich hatte gedacht, auf dich kann ich zählen. Für solche wie dich hat sich alles gelohnt. Du trägst nicht nur mein T-Shirt. Ich sage, ja, deswegen habe ich ja dann auch Politikwissenschaft. Ich dachte, du trägst wirklich ein Anliegen in dir. Ich dachte, ja, also ich wollte erst mal so ein politisches Grundwissen. Du machst Gerechtigkeit in der Welt zu deiner... Weil es ist ja eben heute auch komplizierter zu deiner persönlichen Sache. Also ich meine, genau zu benennen, wer heutzutage die Bösen sind. Nein, sagt die Che Guevara-Stimme, es ist nicht kompliziert. Die Bösen sind die, die Menschen ausbeuten, Ressourcen wegnehmen, Kinder bewaffnen, Geldkriege führen. Und die Welt braucht nicht noch eine weitere Dissertation. Du hast noch nicht mal promoviert, sagt meine Mutter. Wir brauchen Menschen, sagt Che, die handeln. Verantwortung übernehmen. Dir fehlt einfach der Biss, sagt meine Mutter. Sphärische Klänge aus allen Posaunen. Stimme des Heilands. Ich sag da jetzt erstmal gar nichts dazu. Sphärische Klänge entschwinden. Auf einmal donnert aus der Erzengel-Posaune die Erzengelstimme. Was sollte das werden mit dieser Eventagentur Wuffi und Wow? Kontaktbörse für ihren vierbeinigen Liebling mit Haustierpartys und mehr. Also dir hat doch echt jemand ins Hirn geschissen. Kurze beklommene Stille. Eilige Sphärenklänge. Kurzes Räuspern von oben. Ich sage, ich dachte, ich verdiene erst mal Geld, also im ganz großen Stil. Sie hätte mein Buch gelesen, sagt die Tellerwäscher-Milliardärsstimme. Haustierparty, sagt Che Guevara. Ich hatte von dir etwas anderes erwartet. Ich auch, sagte die Tellerwäscher-Milliardärsstimme. Das war so dilettantisch gemacht. Wenn ich gewusst hätte, sagt meine Mutter, dass mein Erspartes in Hundespielzeug, Stimme des Erzengels, wie ein akustisch gebündelter Laserstrahl, was hast du bisher Wesentliches getan, von Bedeutung, Belang, was ist dein Geschenk an die Welt? Ich sage, ich bin noch am Suchen, also ich... Immer nur Ausreden, ruft die Erzengelstimme. Also, ich meine, was die Welt von mir wirklich... Che Guevara Posaune, du könntest wirklich etwas bewegen, ja, sagt der Erzengel, und die ganze Welt steht dir offen. Ich sage, ich will eben ganz sicher sein, ich will eben... Übrigens, sagt die Stimme von Johannes dem Täufer, ich sag, ja, ist mir klar. Meine Mutter sagt, du hast so viele Talente. Und Che Guevara sagt, außerdem hast du ein wirklich abtörnend hässliches Doppelkinn. Was? Bitte? Nichts weiter, sagt Che. Das war nur so ein privater Gedanke. Siehst du? Sagt meine Mutter. Ich hab's dir gesagt. Also, ich muss sagen, ich bin auch etwas enttäuscht. Sagt die Stimme von... Die Stimme von... Die Stimme von wem? Dein Frühstückscroissant, sagt eine bröselige Stimme. Du hast mich heute Morgen in den Kaffee getunkt. Ja und? Ich fand's nicht in Ordnung, sagt die Croissant-Stimme beleidigt. Das hat mich wirklich gekränkt. Meine Mutter sagt, ich weiß schon, sag ich. Mir fehlt einfach der Biss. Stille. Nur das leise, quietschende Geräusch der Seelenwaage. Und auf einmal, von überall gleichzeitig. Was ist das denn? In Favilla testa David. Schade, ruft die Erzengelstimme. Tremor est futurus. Wirklich schade. Quando jurex est futurus. Ich will nicht. Cum castricte. Nein. Surus tuba. Halt gut, ich werde mich ändern. Ich werde wirklich. Spergen sonum per sepulcra. Ich verspreche hoch und eilig. Die himmlischen Posaunen beben. Du hast schon so viel versprochen. Ante tronum mars. Ich schwör's. Was? Donnert der Erzengel. Cum resurget. Was schwörst du? Ich werde aus meinem Leben noch was ganz Besonderes machen. Plötzliche Stille. Der Erzengel fragt, und was wäre das dann? Ich sage, Malerei, das wäre mir das Liebste, wenn das noch geht. Bisschen spät, sagt die Erzengelstimme. Ich weiß, sag ich, andere sind 24 und schon. Also gut, sagt der Erzengel, aber nur unter einer Bedingung. Und welcher? Die Bilder müssen gut sein. Ist mir klar. Die werden gut. Die müssen wirklich gut sein. Ich sag ja, ich weiß schon wirklich gut. Ich schwör's. Mit einem dreifachen Donnerkrachen aus dem Schalltrichter des Erzengels sind alle himmlischen Posaunen verschwunden. Stille. Ich geh jetzt, sagt meine Mutter. Du weißt ja, was du zu tun hast. Ich sage, ja. Und noch vielen Dank für alles. Sie gibt mir ein kühles, körperloses Küsschen. Als ich mich umdrehe, ist sie verschwunden. Stille. Ich nehme mir ein neues Glas und schenke Rotwein ein. Dann drehe ich das Bild zur Wand. Ich öffne das Fenster. So. Eins ist klar. Ich muss hier weg. Ich verschwende hier mein Leben. Das muss man ganz nüchtern so sehen. Als erstes gehe ich in eine interessante Stadt. Berlin vielleicht. Berlin ist auch irgendwie piefig. Barcelona vielleicht. Oder New York. Jedenfalls weg. Ich muss hier gar nicht erst anfangen. Und dann gleich von Anfang an richtiges Auftreten. Die richtigen Kontakte, ganz wichtig. Kontakte, von Anfang an richtiges Marketing. Und wenn ich mehr Sport mache, kriege ich auch wieder die Figur in den Griff. Und sobald ich mehr Geld habe, lasse ich das Kinn endlich machen. Genau. Und ich will einen Mann, der aufregend ist und brillant. Irgendwie ein Mann mit Format. Ja gut. Ich muss dann die erste Zeit auch erstmal kellnern. Aber wenigstens bin ich schon mal in einer aufregenden Stadt und das wird auf jeden Fall inspirierend und irgendwie anders. Das wird alles irgendwie anders. Mein Handy fiebt. Ich habe eine SMS bekommen. Von Karl. Er schreibt, du bist in meinem Leben eine große Freude. Ich trinke das Glas Rotwein leer. Du bist in meinem Leben eine große Freude. Nach einer Weile nehme ich das jüngste Gericht und entferne das Packpapier. Ich lege das Bild vor mir auf den Tisch. Ich sage leise, ich bin eine große Freude. Dann lasse ich die ganze Flasche Nagellackentferner drüber laufen. Jetzt ist das Gesicht der Gottesmutter nicht mehr enttäuscht. Sie ist schockiert. Sie schillert vor Entsetzen. Das Gesicht des Weltenrichters verschwimmt vor seinen eigenen Augen. Und die präraphaelitische Haarpracht löst sich auf. Engel verlieren ihre Flügel, ertrinken. Die Himmelspforte weicht auf und bricht zusammen. Die Erdkugel schmiert grünbraun bis in die Hölle. Dadurch verlieren die Höllenfeuer ihr Rot. Die goldenen Himmelsposaunen zerfallen in Pigmente. Die Seelenwaage des Erzengels ist ihm aus der Hand gerutscht. Sein kostbar gemalter Mantel sinkt in sich zusammen und sein rechter Arm schwimmt alleine gen Himmel. Der Erzengel ist fassungslos, besonders als der braune Farbrest eines Verdammten an seinem Ohr kleben bleibt. Die splitternackte, arme Seele klammert sich noch immer panisch an der Waage fest und sieht mit Entsetzen die Überschwemmung immer näher kommen. Auf einmal richtet sie sich auf und springt. Mit einem Riesensatz springt die Seele wieder in mein Herz. Ich atme wieder. Mit einem Stück zerknüllten Packpapier erledige ich noch den Rest. Zerschmiere Engel, wo ich sie finde, diffamiere die Gerechten und tupfe der Gottesmutter ein geschmackloses Hütchen aus einem Rest Hölle. Für das, was vom Erzengel übrig ist, nehme ich extra groß geknülltes Papier und in einem grässlichen, gnadenlosen Sfumanto putz ich ihn weg, wische ihn platt. Seltsam, je mehr ich reibe und wische, umso heller wird die Farbe. Die Weißanteile aus dem Untergrund mischen sich immer mehr dazu. Sieht irgendwie nicht schlecht aus. Ich nehme nochmal Packpapier und reibe in kreisförmigen Bewegungen von innen nach außen. Ein heller, dynamischer Farbkreis. Ich mache weiter. Als Karl später nach Hause kommt, hängt über unserem Bett ein fast 2 Quadratmeter großes Bild. Wow, sagt er, das sieht ja toll aus. Hast du gemacht? Hab ich gemacht. Er sagt, sieht wirklich schön aus. Stellt es was Bestimmtes dar? Ich sage, na ja, für mich zumindest. Und wie sieht's für dich aus? Er sagt, also für mich sieht das so aus, tja, was könnte das wohl sein? Das ist das ist ein Sonnenaufgang, richtig? Ich sage, ja, so ähnlich. Irgendetwas in der Richtung. Ja, du hast recht. Das ist ein Sonnenaufgang. Willst du Spaghetti? Meine Liebste kuschelt sich tiefer in die Sofadecke und fragt mich textab. Sag mal, was bedeutet eigentlich für dich Zuhause? Ich sage ihr, dass Zuhause für mich bedeutet, mit ihr zusammen zu sein, mich auf so selbstverständliche Weise bei jemandem geborgen zu fühlen, bei ihr, in ihrer Umarmung, in ihrem Kuss, ihrem Lachen. in ihrer Einzigartigkeit. Sie lächelt. Ich glaube, ich habe jetzt gerade eine Eins bekommen. Deshalb belasse ich es dabei. Den zweiten Teil des Textes sage ich nur in Gedanken. Und obwohl ich dich liebe, freut's mich jetzt schon auf das Wochenende, wenn du auf dein Seminar fährst. Ich freue mich jetzt schon auf den Freitagmorgen. Mach ihr Kaffee, bring die Koffer runter, setz sie schön ins Taxi, pass auf dich auf, mach's gut, ja, ich dich auch. Das Taxi biegt um die Ecke, winke, winke, noch kurz warten, ob sie nichts vergessen hat. Nein, hat sie nicht. Ich gehe wieder in die Wohnung. Es ist 6 Uhr morgens und jetzt fängt mein Zuhause an. Als erstes mal den Dresscode lockern, Schlabbershirt und Socken. Dazwischen bin ich nur ich selbst. Ich mache mir noch einen zweiten Kaffee, verschütte aus Versehen Kaffeepulver und absichtlich putziere es nicht auf. Mit dem Kaffee wieder ab ins Bett und Fernsehen an. Das erste emotionale Highlight. Fernsehen ohne Rechtfertigung und ohne, du, wir wollten eigentlich was unternehmen. Einfach Fernsehen, die absolute Sepp-Herrschaft. Ich meine, wie geil ist das denn? Ein weiteres emotionales Highlight habe ich unterm Bett versteckt. Die DVD-Komplettbox mit Steven Seagal. Das kommt später. Jetzt sepp ich zwischen Einsatz in Manhattan, Dauerwerbung und einer Pannenshow. Und ja, hol mir erstmal gemütlich einen runter. Ich mache mir noch nicht mal die Mühe, an Möpse oder so zu denken. Einfach nur an der Mechanik spielen, so halb gelangweilt an sich selber seppen, bis es fast zu langweilig wird. Dann nehme ich mir vor, ich lasse es kommen, wenn das nächste Mal ein Auto explodiert. Ich muss ein bisschen warten, das macht gar nichts. Ich habe keine Eile, habe mir einen Tag freigenommen. Ich trinke in Ruhe weiter Kaffee. Als nächstes explodiert ein Alfa Romeo und ich bin fast synchron. Mann, bin ich gut. Auf dem Höhepunkt, da mache ich ein herrlich fieses Grunzgeräusch. Eins, das eine Frau echt traumatisieren könnte. Ich gebe mir nicht viel Mühe mit dem Taschentuch und schlafe noch eine Runde. Ganz wichtig, der Fernseher bleibt an. Irgendwann am Vormittag, da wache ich wieder auf, muss pinkeln, gehe ins Bad, setze mich aufs Klo, stehe wieder auf und pinkel, wie sich das gehört, im Stehen. Und außerdem ins Waschbecken. Der Mann im Spiegel sagt, du bist der Allergrößte, du hast wirklich drauf. Da hat er recht. So, Frühstück ist angesagt. Ich hole mir von der Tanke in Zellophan verschweißte Holzfällersteaks, garantiert vitaminfrei. Außerdem die Zeitung. Zu Hause haue ich gleich mal 2 Steaks in die Pfanne und durch das offene Fenster Vogelgezwitscher, Sonne, super geiles Wetter. Und das Geilste ist, dass ich das Fenster wieder zumache und die Rollos runterlasse. Tschüss, du liebe Sonne. So, mit den Steaks wieder ab in mein verwichstes Bett und Steven Seagal in den Rekorder. Zeitung lesen, Steaks mit Ketchup essen und dabei zuschauen, wie Steven aus dem Bösen ein Blutgematsche macht. Warum? Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Oh, mir geht's so geilo gut. Ich bin pappsatt und schlaf noch eine Runde. Ganz wichtig, der Fernseher bleibt an. Wach auf und muss dringend kacken. Super. Darauf hat's mich nämlich auch schon sehr gefreut. Auf meine ausgedehnte Sitzung. Herrlich. Ich bin Kakomaniker. Ich scheiß total gern. Natürlich nur, wenn ich wirklich meine Ruhe hab und also mir wegen der hellhörigen Wohnung keine Sorgen machen muss. Yes. Nachdem ich die Kackorgie zu meiner größten Zufriedenheit beendet habe, gibt's die nächste Folge Steven Seagal. Zwischendrin da sepp ich auf den Sportkanal und irgendwann mache ich parallel dazu noch einen Computer an. Erstmal ein kurzes Warm-up. Carmageddon. Autos von der Straße schubsen und Leute überfahren. Ist supergeil. So, bin ich wach. Fast ein bisschen zu wach. Zeit fürs erste Bier. Weiter geht's auf dem Mars. Zombies fertig machen, sich den Höllenkreaturen stellen. Ich bin ein Space Marine auf Level 17. Ich bin schnell. Ich kann sogar mit einer Hand. Sehr gut. Kann ich nebenbei mit der anderen auf dem Handy Pac-Man spielen? Oh, leider fehlt jetzt eine Hand zum Wichsen, aber für Pac-Man braucht man ja eigentlich nur einen Daumen. Habe ich immer noch 4 Finger frei. Ich leg das Handy auf den Schwanz und probiere meine Multitasking-Fingerfertigkeit. Das funktioniert aber überhaupt nicht. Macht ja nix. Eigentlich könnte ich noch ein Steak vertragen. Steak in die Pfanne. Schalke hat gewonnen. Nächste Folge ist egal in den Rekorder, die nächsten Bier kalt stellen. Und weil Steven ganz gut klarkommt, kann ich dazwischen wieder zappen. Freakshows, Akte X Und dann erklärt mir in einer hochwichtigen Sendung eine Frau Dr. Dr. Doppelname, warum sie eine besorgniserregende Tendenz zur Isolation und Vereinsamung sieht. Nein, warum? Sag's mir. Weil sich immer mehr Menschen in eine Computerscheinwelt flüchten. Oh, ist ja schrecklich. Und diese Passivität könnte auch... Was heißt denn hier Passivität, du studiertes Bügelbrett? Ich hab grad ein paar hundert Zombies fertig gemacht. Es war echt eine Menge Arbeit. Und wer so eine Scheiße von sich gibt, der wird bestraft. Ich gehe ins Menü und stell sie grün. Das ist super, weil sie wirklich knallgrün ist und trotzdem noch so seriös ihre soziale Besorgnis verbreitet. Ich muss so lachen, dass ich schier mit dem Saufen nicht mehr nachkomme. Und weil sie nicht aufhört, versuche ich immer dann zu rülpsen, wenn sie Luft holt. Und dabei entkommt mir so ein Riesenfurz. Hammer! Wow! Das bin ich! Hammer! Nochmal Bier wegtragen. Ich pinkel nicht ins Waschbecken, sondern irgendwie daneben, weil ich schon ganz schön angesoffen bin und einen Rechtsdrall habe. Ich dralle wieder Richtung Bett, aber auf dem Weg dahin bleibe ich nochmal am Computer hängen, spiele ein bisschen, hol mir ab und zu ein Bier, spiel wieder. Auf einmal stelle ich irritiert fest, dass mir irgendetwas fehlt. Oh mein Gott, sollte die grüne Sorgenfrau doch recht behalten haben? Dann fällt mir ein, ich habe ja den ganzen Tag noch nicht geraucht. Mann, ist glatt vergessen. Es wird auf der Stelle nachgeholt. Ich wette mit mir selber, ob ich eine Zigarette in 6 Zügen schaffen kann und gewinne haushoch mit nur 5. Das ist Weltrekord. Und Goldmedaille. Das Preisgeld, das wird in Bier bezahlt. So, weiterspielen. Bier und rauchen. Ich frag mich nur, warum ich schon so müde bin. Ist doch gerade mal 2 Uhr nachmittags. Aber warum laufen dann im Fernsehen schon die Nachrichten von morgen? Ach so, verstehe. 2 Uhr nachts. Also gut, ein Nickerchen. Aber vorher, da gibt's noch mal ein Steak. Ab in die Küche. Mann, sieht's hier aus. Welche Wildsau hat denn hier gewütet? Ich vermute mal, das war der Nachbar, den verklage ich. Wie wäre das, wenn ich statt dem Ketchup auf das Steak mal was anderes drauf tue? Vielleicht... Orangenmarmelade. Ha, geilo. Ich mach das Glas auf. Ja gut, krieg Zweifel, ob das mit dem Steak zusammengeht, aber weil das Glas jetzt schon mal offen ist, steck ich meinen Schwanz rein. Ich probier, ob ich bis zum Boden komme. Ah, nicht ganz, aber es liegt daran, dass die Marmelade kalt ist. Ich zieh ihn wieder raus. Boah, das halbe Glas ist leer. Spiel ein bisschen rum, stell mir das ein oder andere mit Shakira vor. Could I have a little bit of marmalade? Yes, baby. Aber dann ist mir doch zu klebrig und ich wasche es weg. Ja, Shakira ist enttäuscht, aber ja, ich habe leider dringende Termine. Mit dem Steak ins Bett. Da hängt immer noch ein bisschen von dem Restfurz, der war echt rekordverdächtig. Naja, was läuft? Eine gewisse Brenda wurde mit einer Kreissäge zerlegt und Stück für Stück über ganz Texas vergraben. Die Cops haben schon die Beine und den Torso gefunden. In den Werbepausen sepp ich in eine Wagner-Oper. Das ist ja noch besser als das Brenda-Puzzle. Grimhilde dreht durch. Boah, hat die ein Riesenmaul. Bestimmt kann sie ihren Kiefer ausklinken wie so eine Python. Boah, die ist echt auf 180. Und jetzt trifft sie sich mit einer Freundin. Deswegen sagt man Busenfreundin. Schon wieder was gelernt. Was für ein geiles Tremolo. Der ganze Busen tremoliert. Aber die Töne sind doch ziemlich nervig. Ich stelle den Ton auf leise und mache eine irrsinnig lustige Synchronisation. So lustig, dass mir das Bier wieder aus der Nase kommt. Und dann sepp ich nochmal kurz auf Brenda. Ein forensischer Insektenexperte erzählt mir noch eine gute Nachtgeschichte. Ich werde jetzt doch ein bisschen schlafen. Ganz wichtig, der Fernseher, der bleibt an. Ich bin sowas von zu Hause. Das Zuhause geht bis Sonntag, Ende Formel 1. Ab jetzt habe ich noch genau 4 Stunden, um alle Spuren zu beseitigen. Das genügt auch, denn ich bin gut organisiert. Ach. Jetzt habe ich ja den Porno gar nicht angeguckt. Na, ich lasse ihn laufen, solange ich sauber mache und vergesse nicht, ihn rauszunehmen. Um 20 Uhr sind alle Spuren beseitigt. Ich bin frisch geduscht, rasiert, Tisch ist gedeckt und auf dem Herd das thailändische Curry, weil der Ingwer am besten alle möglichen Gerüche überdeckt. Unten hält das Taxi. Die Wohnung ist perfekt geputzt. Ich trage ihre Koffer hoch. Oh, wie schön du alles gemacht hast. Du hast ja sogar gekocht. Sag mal, hast du hier geraucht? Hm. Weißt du, ich hab dich wirklich sehr vermisst. Meine Liebste strahlt und gibt mir noch ein Küsschen. Zu Hause. Hörspiel von Ingrid Lausund. Es sprachen Ulrike Grote, Claudia Hübecker, Hans Löw und Florian von Manteuffel. Komposition Sabine Wortmann. Technische Realisation Gerd-Ulrich Poggensee und Ole Halfer. Regieassistenz Annette Hösebruch. Regie Andrea Ghetto. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2008. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.